Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dann wollen wir uns wiedersehen, zu zweit bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Sweet dreams, sweet dreams. Resting by the barracks, just behind the line, even though we've parted, your lips so close to mine. You wait where the lamp light softly gleams. Your sweet face seems to haunt my dreams. With you, Lily Marlene. With you, Lily Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Wenn sich die Städte im Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Wie einst Lili Hallo, hier ist Karin aus Deutschland. Ich grüße alle recht herzlich auf dem Sender von Javier Domínguez, Boulevard of Jazz. Im Frühling sagt man, werd ich frei sein. Marie, ich glaub fast nicht daran. Nochmal muss halt mein Leid vorbei sein. Ach, wie wär ich glücklich dann. Ich denke oft an unseren Garten und all die Blumen vor dem Haus. Die Mutter ist schon müd vom Warten. Einen Strauß. Marie, Marie, wann kommt dein Brief? steht für uns offen. Ich lese nie ein Magazin. Die Dichter schreiben viel vom Hoffen. Mein bester Freund ist Hölderlin. Die Zeit läuft langsam wie im Kreise. Wir dürfen reden nur bei Tisch. An jedem Sonntag gibt es Speise. Und jeden Freitag gibt es Fisch. Soll ich ihm sagen, sage ihm nie, wart ich müde, nach ihm zu fragen. La, la, la, was soll ich ihm sagen? Gib ihm den goldenen Ring, den ich getragen. La, la, la. Soll ich ihn meiden? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Menschen schwirren mich wie Motten das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das ist meine Welt und sonst gar nichts. Man, cluster to me like my heart around the flame. Wind if the wings burn, I know to blame, and I'm falling in love again. Never, never, never, never, never wanted to. And what am I to do? I can't help it. I'm falling in love. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Und die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Es bleibt auch so und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Dann fahr ich wieder hin. Mm-hmm. Baby, wein nicht mehr. Die Mami schenkt dir einen Teddybär. Und wenn der Teddybär nicht mehr springt, schenkt dir die Mami einen Schmetterling. Und fliegt der Schmetterling ganz weit, schenkt dir die Mami ein rotes Kleid. Und wenn das rote Kleid zu rot, schenkt dir die Mami ein Segelboot. Wenn dir das Segelboot zu nass, schenkt dir die Mami den größten Spaß. Wenn dir der größte Spaß zu klein, schenkt dir die Mami den Sonnenschein. Und wenn die Sonne wird dunkel sein, schenkt dir die Mami ein Vögelein. Und wenn das Vöglein nicht mehr singt, schenkt dir die Mami einen goldenen Ring. Wenn dir das Ringlein nicht gefällt, schenkt dir die Mami die ganze Welt. Wenn dir die ganze Welt zu groß, schenkt dir die Mami das große Los. Wenn sich das große Los nicht lohnt, schenkt dir die Mami den Silbermond. Und wenn der Mond verweht im Wind, bist du im mein liebstes Kind. Kleines Baby, wein nicht mehr. Die Mami schenkt dir einen Teddy. Wie einst Lili Marleen. Hallo, hier ist Karin aus Deutschland. Ich grüße alle recht herzlich auf dem Sender von Javier Dominguez, Boulevard of Jazz. À ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, une vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, je veux au vent dévoler, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure. Les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolées. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, une vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, je veux au vent baiser volé, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Que reste-t-il? Que reste-t-il? Que reste-t-il? Que reste-t-il? die größte Tier. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing, and then a kiss, and more than this, I wish you love. I wish you friendship from the heart, and many adventures from the start. I wish you health, and more than wealth, I wish you love. My aching heart, am I agree? Now is the time to set you free. And with my best, my very best, I let you be. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm, and most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Il a mis le café dans la tasse, il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café. Avec la petite cuillère, il l'a tourné. Il a bu le café au lait et il a reposé la tasse sans me parler. Il a une cigarette, il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis le cendre dans le cendrier sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé, il a mis son chapeau sur la tête, il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait. Et il est parti sous la pluie sans me parler, sans me regarder. Et j'ai pris la tête entre mes mains et j'ai pleuré. Bonjour, je suis David Mendelia et j'adore écouter Boulevard du Jazz. This is David wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hey, you. No, it's not 'cause I couldn't. It's simply because I'm the laziest girl in town. My poor heart is aching to bring home the bacon, and if I am alone and forsaken, it's simply because I'm the laziest girl in town. So I'm more than willing to learn how these girls get money to burn. Every proposition I turn down, way down. It's not 'cause I wouldn't, it's not 'cause I shouldn't, and you know it's not 'cause I couldn't. It's simply because I'm the laziest girl in town. Nothing ever worries me, nothing ever hurries me. I take pleasure leisurely, even when I kiss. And when I kiss, they want some more, and wanting more becomes a bore. It isn't worth the fighting for, so I tell them this. It's not 'cause I wouldn't, it's not 'cause I shouldn't, and you know it's not 'cause I couldn't. It's simply because I'm the laziest, laziest gal in town. It's simply because I'm the laziest, laziest gal. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Every night some heart betraying. There will come a day, youth will fade away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. And life goes on without me. Just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Every night I'm heart betraying. There will come a day, youth will fade away. Then what will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. And life goes on without me. when the end comes, I know they'll say just a gigolo and life goes on without me. Hi, this is Leah, it's Titan, listening El Boulevard del Jazz. Kisses. It's a quarter to three. There's no one in this place except you and set 'em up, Joe. I got a little story you wanna know. We're drinking, my friend, to the end of a nice episode. So make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, just drop another nickel in the machine. I'm feeling so bad, I wish you make the music. I could tell you a lot, but that's not in a gentleman's code. So make it one for my baby and one more for the road. Buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things to say. And if I'm gloomy, you better gotta listen to me until it's talked away. And that's how it goes. And you're home, I know. You're getting anxious to close. Thanks for the cheese, I hope you didn't mind me bending your ears. But this torch that I found is gonna be drowned, or it soon might explode. So make it one for my baby and one more for the road. So make it one for my baby and one more for the road. For the road. Wie viele Straßen auf dieser Welt sind Straßen vor Tränen und Leid? Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Traum? Wie viele Mütter sind lang schon allein und warten noch heut. Die Antwort, mein Freund, war ich ganz allein der Wind. Die Antwort, war ich ganz allein der Wind. Wie hohe Berge von Geld gibt mein Haus für Bomben, Raketen und Tod. Wie große Worte macht heut mancher Mann und lindert damit keine Not. Wie hohes Unheil muss erst noch geschehen, damit sich die Menschheit besinnt. Die Antwort, mein Freund, war ich ganz allein der Wind. Die Antwort, war ich ganz allein der Wind. Must a man look up before he can really see the sky? How many ears must a man have before he can hear people cry? How many deaths will he take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing. Lily Marley, sweet dream.